Aufgabe 6.4 A1. Herr Bohrer kommt am Bahnhof in Hannover an. Er fragt nach dem Weg zum Hotel. Verfolgen Sie seinen Weg und tragen Sie ihn auf dem Stadtplan ein. Markieren Sie den Standort des Hotels mit einem Kreis. Entschuldigung, darf ich Sie etwas fragen? Ich suche das Hotel Krone in der Friesenstraße. Friesenstraße? Ja, Friesenstraße 45. Man hat mir erklärt, zu Fuß sein ist nur 5 bis 10 Minuten. Das muss ganz in der Nähe sein. Moment, ich muss mal ganz kurz überlegen. Ah ja, das könnte in diese Richtung sein. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also, Sie laufen hier die runde Straße hinunter, überqueren die Fernroder Straße und dann kommen Sie in die Augustenstraße. Dort gehen Sie weiter bis zur Königstraße. Da biegen Sie links ab. Dann kommen Sie in die Hinüberstraße. Dort könnte die Friesenstraße sein. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht zu 100% sicher. Ja, vielen Dank. Also, hier bin ich in der Königstraße. Hier muss ich nach links. Ah, da ist die Hinüberstraße. Aber wo ist denn die Friesenstraße? Entschuldigung. Ich suche die Friesenstraße. Bin ich hier richtig? Man hat mir gesagt, die sei hier in der Nähe. Nein, nein, da sind Sie falsch. Da hat man Sie in die falsche Richtung geschickt. Am besten laufen Sie jetzt die Königstraße entlang bis zur Berliner Allee. Dort gehen Sie über die Straße und laufen immer geradeaus die Königstraße entlang. Dann gehen Sie links die Bernstraße hoch. Sie kommen nach etwa 600 Metern in die Sedanstraße. Sie laufen die Sedanstraße rauf. Am Ende der Sedanstraße biegen Sie nach rechts ab und dort ist die Friesenstraße. Welche Nummer suchen Sie? 45. Ich suche das Hotel Krone. Ja, das Hotel Krone liegt am Ende der Friesenstraße auf der linken Seite, an der Ecke zur Eichstraße. Danke vielmals und einen schönen Tag.